Der Mann, den seine Frau ausgeschickt hatte, um am Berg hinterm Dorf das Mistbeet zu machen, der lacht und ist fröhlich, weil er gern bei Sonnenschein mit dem Spaten hantiert, weil es jetzt 20 Jahre vorbei ist und weil es mir gefällt, wie er alles erklärt, was seine Landschaft aufbietet. Bei gutem Wetter und einem gut gelaunten Erklärer wird aus einem beeindruckenden Panorama ein überwältigendes. Er beschreibt, wo genau, in welchen Schleifen die Grenze verlief, was hier war und was drüben, vor allem, wo überall Gebäude standen, Höfe und Siedlungen, die in der DDR abgerissen, geschleift, zerstört wurden. Das ist das Schlimmste, diese Gewalt, mit der die einfach Leben auslöschen und Heimat vernichten konnten. Da war der Seeleshof, dort die Schlehmühle, hier der Wassermannshof, der Jakobshof, der Kohlbachshof, der Sauerhof, der Henkelhof. Und er liebt seine Heimat, die Rhön. Ach, geh mir weg mit dem Thüringer Wald, was die Leute mit dem immer haben. Da kannst du den ganzen Tag nur im Wald herumtappen. Aber hier, in der Rhön, da kannst du immer etwas sehen und immer etwas Schönes.